Natürlich geht's nicht immer nur aufwärts. Und das ist auch jedem klar. Doch wie sage ich's meinem Kind? Fragen sich die zu wählen sind. Wenn der Wahlkampf beginnt, auf dem Boden der Tatsachen, der Aufschlag tut weh. Auf dem Boden der Tatsachen, Komfortzone AD. Auf dem Boden der Tatsachen, da heißt es Nerven bewahren und gemeinsam überlegen, wie wir weiter verfahren. Wir haben lange genug gefeiert und jetzt holt uns manches ein. Wer die Augen nicht verschließt, sieht den Dingen ins Gesicht. Leicht ist das nicht, auf dem Boden der Tatsachen. Der Aufschlag tut weh. Auf den Boden der Tatsachen. Komfortzone AD. Auf den Boden der Tatsachen. Da heißt es Nerven bewahren. Und gemeinsam überlegen, wie wir weiter verfahren. Das kann ein ganz gemeiner Stress sein, wenn man so gefordert wird. Denn die Frage nach dem Sinn stellt sich einem immerhin. Wenn man geht, wo man geht, auf den Boden der Tatsachen, der Aufschlag tut weh. Auf den Boden der Tatsachen, Komfortzone AD. Auf den Boden der Tatsachen, jetzt heißt es Nerven bewahren und gemeinsam überlegen, wie wir weiter verfahren. Das kann ein ganz gemeiner Stress sein.